Ey yo, wir sind so fresh, wir machen Popcorn zum Mais. Yo, wir haben den Flow, wir machen Butter zur Milch. Und verdammt, wir sind so dope, da wird die Mutter zum Milch. Yo, wir sind so cool, wir machen Feuer zu Eis. Ey yo, wir sind so fresh, wir machen Popcorn zum Mais. Yo, wir haben den Flow, wir machen Butter zur Milch. Und verdammt, wir sind so dope, da wird die Mutter zum Milch. Was geht ab? Yo, Follow, was geht ab? Hast du Bock? Ja, klar. Komm, wir rocken jetzt die Stadt. Ey, Follow, falscher Part. Ja, wo ist denn nur der Text hin? Die Floristen kommen im Tag-Team, wie beim Wrestling. Clothesline. Jetzt ist Body und Fo-Time. Wenn wir zwei losreihen, sind Party-Crowds am Losschein. Morgen könnten wir schon tot sein. Doch nach uns die Sinnflut. Riskiere Kopf und Kragen. Hauptsache, es klingt gut. Follow hat einen Stinkfuß. Body, das war sinnlos. Sag mir, wo die Party ist, weil ich dann einfach hincruise. Ich schnapp mein Hollandrad. Und ich mein Dollarwagen. Doch auf dem Weg dorthin haben wir uns voll verfahren. Ich hab mal voll keinen Plan, wo wir hier gerade sind. Doch eins sagt mein Instinkt, dass hier irgendwas nicht stimmt, irgendwas nicht stinkt. Sorry, das war ich. Boah, das brennt in den Augen und verschlechtert die Sicht. Wir sind so cool, wir machen Feuer zu Eis. Ey yo, wir sind so fresh, wir machen Popcorn zu Mais. Yo, wir haben den Flow, wir machen Butter zu Milch. Und verdammt, wir sind so dope, da wird die Mutter zu Milch. Yo, wir sind so cool, wir machen Feuer zu Eis. Ey yo, wir sind so fresh, wir machen Popcorn zu Mais. Yo, wir haben den Flow, wir machen Butter zu Milch. Und verdammt, wir sind so dope, da wird die Mutter zu Milch. Da liegt was in der Luft, unseren Sound kannst du hören. Fo und Bo sind am Mic, um die Crowd zu zerstören. Also bounce zu dem Beat, bringt die Körper in Bewegung. Ich zieh es in Erwägung, dass hier eine Erregung öffentlichen Ärgernisses angezettelt wird. Wie nachts an Autos pissen, besoffen ohne Shirt. Denn bei uns gibt's immer Action, also Follow macht die Starter. Denn wir gehen jetzt steil, wie Astronauten bei der NASA. Ich bin am Burn wie der Reichstag, nur weil ich gerade Zeit hab. Ich seh gerade, es ist Freitag, jetzt geht's ab wie bei einer Treibjagd. Ich zieh meine Nummern an, fahr mit der Bummelbahn, völlig unerkannt, direkt zu sein Bummelmann, kickt ab allein über Stinksacken und Käsefüße. Wir sind nur zum Rocken da, ihr hängt an der Klebstofftüte. Ich ex den Wodka, tanz den Roboter. Und wenn ich das getan hab, spielen wir das Spielchen nochmal. Haha. Ey yo, wir sind so cool, wir machen Feuer zu Eis. Ey yo, wir sind so fresh, wir machen Popcorn zu Mais. Yo, wir haben den Flow, wir machen Butter zu Milch. Und verdammt, wir sind so dope, da wird die Mutter zu Milch. Yo, wir sind so cool, wir machen Feuer zu Eis. Ey yo, wir sind so fresh, wir machen Popcorn zu Mais. Yo, wir haben den Flow, wir machen Butter zu Milch. Und verdammt, wir sind so dope, da wird die Mutter zu Milch. Alle Leute, seid ihr mit? Jetzt kommt Fo und Bo. Flow, Risten, Shit, super rough und hardcore. Denn letzte Nacht fuhren wir mit dem Nachtbus, wie sich das gehört, nach nem derben Absturz.